Manchmal hat man den Eindruck, er will es jetzt hinter sich lassen. Ich stelle mir so mortale, sehr zahlte Vitale. Der nächste Augenblick, er will es hinter sich lassen, aber dann fängt er sich wieder. Das ist atemberaubend, ja. Und hängt sie alle wieder ab über diese kategoriale Höhe. Aber das macht es schwierig, Höhe so eine Positionsstimmung. Ja, er schlägt ständig Haken. Also das ist auch für seinen ganzen Duktus. Und auch zum Beispiel mit Himmler gebracht, er provoziert immer so ein bisschen. Er will gegen dieses, schon dieses Schwarz-Weiß-Denken angehen. Aber immer mit Gründen, also nicht mit Phrasen, sondern auch wenn er manchmal sehr einfach formuliert, nicht? Also auch viel hier ein bisschen zu essayistisch. Bis auf diese wundervollen Vorlesungen, gerade auch zum NS, also eine Fundgrube für also die Höhe der linken Soziologie, gerade auch die englischen einbezogen, das hatte ich gar nicht gewusst, dass er so auf die auf diese englische, sehr von Gramsci, er beruft sich auch auf Gramsci, entlehnt, ohne jetzt ein Gramscianer zu sein, nicht? Also er entlehnt ständig sehr klug und mit Bedacht bestimmte Versatzstücke und baut sie aber in etwas ein, was dann wiederum auch keine homogene Großtheorie ist. Er ist überhaupt kein Großtheoretiker. Und das ist sehr aufregend und sehr manchmal irritierend, aber immer sehr fruchtbar. Und er zwingt einen immer, das ist das Denken in Brüchen, kann man sagen. Also er springt, das soll ja eigentlich dialektisches Denken meinen, bei Hegel, der Taumel der Begriffe, wie Hegel das nennt, das führt er wirklich vor. Ja? Also das eine und sein anderes und dann wieder dessen anderes, die Reflexion, er macht ja auch spekulatives Denken stark. Er stellt sich hin und provoziert und sagt irgendwann auch in 1980 oder als er nochmal über Innovationsarzt Rückblick hält, und sagt er, ja, das aber auch nicht erst da, sagt er nochmal dezidiert, und da war das ja völlig out, Hegel und so weiter, das ist ja schon der Teufel gewesen um 1980 rum, ja, da kamen ja die ganzen postmodernistische und altserianische und poststrukturalistische Denken rüber und hat also jeden Hegel-Marxismus total diskreditiert, und da stellt er sich hin und sagt, ja, spekulatives Denken, das bringt sehr viel, das mache ich jetzt mal. Und dieses spekulative Denken im wohlverstandenen Sinne von Hegel ist ja genau nichts anderes als das eine aus seinem anderen, das ständig zu entwickeln, ein Spiegelungsverhältnis, ein Spekulum-Spiegel. Und das wendet er an, das setzt er an, aber ständig auf Basis dieser Einbeziehung der positiven Wissenschaften, auch der ganz und gar unhegelianischen englischen E.P. Thompson und wie sie alle heißen, ja. Auch der, was gemeint, manchmal, ich habe jetzt nicht das Zitat gefunden, aber das ist ein Erfinder, der, hier würden wir es nennen, Wissen, der Geschichtswerkstätten, Samuel Raphael, der auch 1990 oder sowas, glaube ich, erst starb und der also hoch angesehen auch bei der historischen Zunft inzwischen ist und der diese ganze Bewegung auch damals ausgelöst hat, Samuel Raphael, und ja, also völlig uninstitutionalisiert war, auch so eine Art, bisschen wie der Brückner, so ein wildes Denken und Forschen, diese Geschichte von unten und Geschichtswerkstätten und so weiter aufzubauen und zu stimulieren. Und auf diese Art der History from the bottom up, Sozialgeschichtsschreibung, gerade in der englischen Linie, wo das Alte, das noch nisierte der Klassenströmungen auch voll erfasst wird und untersucht wird und nicht so, und wegzukommen von den Schemata, ja, wo sich sehr auf Althusser und Gramsci statt auf diesen Hegel-Marxismus gestützt wird, methodologisch. Das nimmt er alles mit hinein, bleibt aber bei seinem spekulativen Denken, um die Kategorien und die Begrifflichkeiten ziemlich klar zu kriegen über das Ganze. Also der Totalitätsbegriff, den strebt er immer wieder an. Er spricht auch davon, das Ganze muss versucht werden herzustellen. Dem dient unsere Reflexion. Ja. Aber wie gesagt, nur immer mit mindestens einem Bein in dem, was die Leute selber machen an Emanzipationsbewegungen. Seien sie auch noch so mickrig selber. Er überhöht auch die Emanzipationsbewegungen an keiner Stelle. Im Gegenteil, er macht immer alles auf sehr nüchterne Weise erstmal führt er erstmal auf seine Misere, auf seine Miserabilität zurück, gerade die Linke in Deutschland.